Durch eine Organspende, durch einen mutigen Menschen, vielleicht durch eine alternative Heilmethode oder durch einen Arzt. Vielleicht aber sagt ihr auch, mein Glaube, mein neu gewonnener Glaube an Gott hat mir das Leben gerettet. Oder vielleicht hat euch jemand vor dem Suizid, vor der Selbsttötung gerettet. Und ich möchte auch gerne mit Lebensrettern sprechen. Also, das ist unser Thema und die Telefonnummer wie immer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. So, und die erste Anruferin heute Nacht ist Felicitas. Und die ist 19 Jahre. Guten Morgen, Felicitas. Guten Morgen, Domian. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Hallo. Dir ist etwas passiert in der Richtung, dass dir jemand das Leben gerettet hat? Das kann man wohl sagen. Also, es ist ganz schön viel passiert. Vor allem letztes Jahr. Mhm. Ich habe eigentlich, das Thema Familie war für mich immer etwas, was ich sehr abgelehnt habe. Familie hat für mich nie etwas bedeutet, weil mein Vater sehr früh gestorben ist an Krebs. Mhm. Und meine Mutter schon ziemlich alt ist. Also ich bin jetzt 19, sie ist schon über 60. Da kann man sich ausrechnen, wann sie mich bekommen hat. Und ich habe noch einen jüngeren Bruder. Und dazu kommt, dass meine Mutter psychisch total krank ist. Wie alt warst du, als dein Vater gestorben ist? 7. Also 7. Ich habe noch Erinnerungen. Mein Bruder hat keine Erinnerungen mehr, aber ich habe Erinnerungen, ja. Und meine Mutter hat uns das sehr lange verschwiegen, dass mein Vater gestorben ist. Sie hat einfach gesagt, er ist im Krankenhaus und der kommt irgendwann wieder, bis ich dann mit 12, 13 die Todesurkunde zufällig entdeckt habe. Mhm. Wie? Ja, und so lange hast du dich vertrösten lassen? War dir das nicht komisch, dass der Vater dann, der Papa nach einem Jahr immer noch nicht aus dem Krankenhaus kam? Natürlich ist das total komisch. Also, aber es man war fragt halt dann so. Aber nicht näher nach. Man fragt dann nicht näher nach, weil größere Probleme dabei waren. Also meine Mutter hat mich als Älteste, als Verantwortungstragende immer besonders auf meinen Bruder aufpassen lassen. Mhm. Und ich schätze mal, sie war total überfordert oder es ist auch Teil ihrer Krankheit, die sie sich immer noch nicht eingestehen möchte, dass sie uns von jeher geschlagen hat, besonders mich. Mhm. Aber ich würde meinen, dass die körperlichen Schläge, egal ob jetzt mit Hand, mit Gürtel, mit Besen, mit Bügeleisen, Büchern, egal was, das war nicht so schlimm. Schlimmer war doch die psychische, ich würde jetzt schon sagen Vergewaltigung. Mhm. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, was ein Mensch mit einer psychopathisch-narzisstischen Störung alles anrichten kann. Mhm. So, dann hast du durch die Todesurkunde erfahren, dass dein Papa tot ist. Ja, aber das ist nicht das Eigentliche. Also dadurch kann es nicht zum Suizid. Das ist wirklich diese jahrelange psychische Malträtierung, dass einem immer wieder gesagt wird, man ist nicht. Mhm. Ich habe auch in der Schule habe ich immer meiner Mutter versucht, Anerkennung abzuverlangen oder wenigstens ein Lob, indem ich mich in der Schule sehr angestrengt habe. Ich bin sehr vielen Hobbys nachgegangen, Klavier, Tanz, Chor, Theater, alles Mögliche, wie so ein kleines Schaupferdchen. Aber ein Lob kam nie über ihre Lippen und ich bin wirklich dran verzweifelt. Ich habe sie auch mehrmals gefragt, wieso kannst du mich nicht loben? Liebst du mich überhaupt? Und in solchen Momenten hat sie geschwiegen. Mhm. Und ich habe dann angefangen zu denken und leider ist das bei mir bis heute noch drinne, obwohl ich weiß, es nicht so ist, dass ich nichts bin, dass ich nichts kann, weil mir das über jahrelang verinnerlicht wurde. Ja. Und ja. So, jetzt hast du uns von deiner traurigen Vergangenheit erzählt, schwierigen Vergangenheit. Ja. Jetzt bin ich gespannt, wie diese Vergangenheit zusammenhängt mit unserem Thema Lebensrettung. Ja, ich habe versucht, dann dieses Nichtgefühl zu kompensieren durch Männerbekanntschaften zu deutlich älteren Männern. Und die sind dann immer wieder schnell abgebrochen. Und dann habe ich aber meinen jetzigen Verlobten, meinen damaligen Freund kennengelernt. Mhm. Und der war irgendwie anders. Mhm. Und ich war dann sehr gemein zu ihm. Ich wollte mir nämlich wieder beweisen, dass ich nichts bin, dass ich nichts kann und bin fremdgegangen. Und das zweimal. Mhm. Und habe gedacht, so, jetzt ist endgültig. Ich wollte auch sterben. Ich habe mich davor immer geritzt, habe immer mit Selbstmordgedanken gespielt, also ein typisches Borderline-Verhalten und hatte endlich gehofft, dass auch er sich endlich von mir abwendet. Mhm. Und Was ist denn dann passiert? Wer hat dir das Leben gerettet? Mein Freund. Und was genau ist passiert? Also vor einem halben Jahr, damals habe ich habe noch eine ältere Halbschwester, die ist 40, die wohnt in Stuttgart mit meinem jüngeren Bruder, da ich mich nicht mehr um ihn kümmern konnte. Und da war ich für einige Monate und meine Schwester hat rausgefunden, dass ich etwas mit einem anderen habe und hat das sofort meinem Freund erzählt. Mhm. Und mir kam das irgendwie sehr gelegen. Ich dachte, okay, jetzt ist endlich der Schlussstrich gezogen. Mhm. Was hast du dann gemacht? Ich bin erstmal mit ihm zurück nach Dresden und habe das eigentlich alles schon im Kopf geplant, wie ich es denn durchführe. Also wie du die Selbsttötung durchführst. Ja, und habe dann aber trotzdem alles überstürzt gemacht, im Affekt, bin hysterisch geworden. Mhm. Und hier in Dresden, in unserer gemeinsamen Wohnung, bin ich dann einfach ins Bad, habe mich eingeschlossen, habe mir mit Rasierklingen die Arme aufgeschnitten, habe sehr viel Aspirin geschluckt und dazu noch Alkohol. Mhm. Ja, in der Hoffnung, dass ich sterbe. Da war niemand in der Wohnung? Doch, er war in der Wohnung. Er war in der Wohnung? Ja. Aber dann muss dir doch klar gewesen sein, dass dass er dich finden wird und dass er dir helfen wird. Ja, das war so eine 50-50-Chance. Auf der einen Seite war es ein Hilferuf von mir. Ich wollte endlich so, ja, Hilferuf. Du weißt es sicher. Du hast bestimmt schon mit einigen Suizidgefährdeten geredet. Wie lange hast du denn da blutend im Badezimmer gelegen? Ich denke, eine halbe Stunde, bis er dann geklopft hat und dann verunsichert war und dann auch gesagt hat, ich solle bitte rauskommen. Da warst du noch bei Bewusstsein? Ja. Und wie hast du reagiert, als er geklopft hat? Ich habe nichts gemacht, bis er dann die Tür aufgemacht hat. Du hattest dich nicht eingeschlossen? Ich hatte mich eingeschlossen. Er hat sie dann, wurde überall aufgebrochen. Ach so, das schon. Genau. Und du hast keinen Piep von dir gegeben vorher? Nein, ich saß einfach nur auf dem Boden und habe einfach nur geweint und gehofft, dass endlich schnell das Bewusstsein weggeht. Mhm. Was ist dann passiert? Nun hat er dich da blutend sitzen sehen. Wie viel Blut hattest du schon verloren? Nicht viel. Also es hat noch lange nicht ausgereicht, um zu sterben. Mhm. Gott sei Dank. Was ist dann passiert? Was habt ihr gemacht? Er hat mir erstmal ein paar gescheuert, damit ich bei Bewusstsein bleibe. Mhm. Und dann hat er sofort den Krankenwagen gerufen. Ich bin dann noch hysterischer geworden und wollte mich vom Balkon stürzen. Mhm. Und da hat er mich dann einfach nur festgehalten. Und bis der Krankenwagen kam, der hat mich dann abgeführt und mein Freund ist mir dann in die Klinik hinterhergefahren und ist die ganze Zeit bei mir geblieben, hat meine Hand gehalten. Ja. Ja. Mit diesem Freund bist du heute verlobt, hast du gerade gesagt. Genau. Wie lange liegt dieser Vorfall jetzt genau zurück? Das war Anfang Juli, also genau ein halbes Jahr. Im letzten Jahr. Mhm. Genau. Also er hat dir das Leben gerettet, obwohl du eigentlich auch gar nicht gestorben wärst, weil es klar war, dass er dir das Leben retten würde, weil er ja da war. Aber er hat es gemacht. Ja, genau. Wie geht's dir heute, Felicitas? Ich habe jetzt eine 10-wöchige Therapie gemacht in einer psychosomatischen Klinik. Mhm. Da wurde auch festgestellt, dass ich eine Borderline-Erkrankung habe. Mhm. Das war auch sehr, sehr schmerzhaft für uns beide, auch für die Beziehung, weil ich endlich begriffen habe, dass das nicht normal ist, dass man von sich selber sagt, ich bin nichts und ich kann nichts und dass man immer wieder solche Situationen heraufbeschwört, dass man andere verletzt, damit sie wiederum einen selber verletzen und man die Bestätigung hat, aha, ich habe es doch gewusst, ich bin nichts. Also bist Meine du Mutter noch hatte von Anfang an recht. Also bist du noch mittendrin in einer Therapiephase, in einer Entwicklung? Ja. Kann man so sagen, ne? Hast du das Gefühl, dass es ein bisschen vorangegangen ist schon? Unglaublich. Unglaublich. Ich kann dir sagen, das hört sich jetzt, also es ist eine Liebeserklärung auch an meinen Verlobten, der sitzt ja auch neben mir und lächelt unterstützend. Ohne ihn hätte ich es nicht geschafft, wenn er mir nicht immer wieder gesagt hätte, es ist mir egal, was du für Mist baust, ich liebe dich so, wie du bist, mit deinen Fehlern, was ich ja noch nie gehört habe. Felicitas, das ist das Schönste, was man hören kann, ne? Wenn man in so einer Lage ist, wie du warst oder bist. Das freut mich sehr. Es freut mich sehr, dass dein Freund dir so zur Seite steht und dir so im und beim Leben hilft jetzt im Moment. Mhm. Alles Gute wünsche ich euch beiden von Herzen. Wenn du magst, kannst du auch noch ein Gespräch gerne mit meinem Psychologen führen. Mhm. Okay, dann machen wir das so. Und Domian, ich habe deine Sendung erst vor einem halben Jahr entdeckt, aber ich finde die wundervoll und sie hat mir auch sehr viel Kraft gespendet. Auch wenn ich manchmal Leute, die Schicksale mancher Menschen höre, wo ich dann denke, oh Gott, ich habe doch gar nichts zu sagen. Mhm. Die sind ja viel schlimmer dran als ich. Ja. Und wie wunderbar du damit umgehst, mit wie viel Herzenswärme und Kompetenz. Also dafür sei nochmal Danke gesagt. Ich danke dir sehr, sehr, sehr freundlich von dir. Felicitas. Und als letztes noch, darf ich bitte ein Autogramm? Sehr gerne. Das wäre eine große Ehre. Da sagst du dem Jürgen gleich deine Anschrift. Du legst bitte auf und der Jürgen ruft dich zurück. Ja. Alles Vielen Gute. Dank. Alles Gute. Tschüss, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, solltet ihr gerade reingezappt sein, unser Thema heute Nacht heißt, das hat mir das Leben gerettet und ich möchte folglich gerne mit Leuten sprechen, die ja schon mal in großer Lebensgefahr waren und dann aber durch jemanden oder durch etwas gerettet wurden. Und ich möchte gerne mit Lebensrettern sprechen. Telefonnummer 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Hier ist Amit, 26. Guten Morgen, Amit. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Lieber Amit, hallo. Erzähl deine Geschichte zum Thema Lebensrettung. Also, es war so, zu meinem 17. Lebensjahr, ich bin jetzt 26 und zu dem 17. Lebensjahr, also als ich 17 war, hatten wir eine Pizzeria bei uns in der Stadt, also meine Eltern. Und mein Onkel, der ist dann dieses Pizzataxi gefahren, immer diese Ausliefern. Ja. Und und dann bin ich immer gerne mitgefahren, weil ich immer Autos geliebt habe. Und es war schon dunkel geworden, also wirklich duster. Und wir wohnen ländlich, in einer ländlichen Gegend. Mhm. Und wir sind dann über eine Straße gefahren, über eine Hauptstraße, wo dann auf einmal so ein kleiner Bahnübergang gekommen ist, wo die Züge halt langfahren. Und das ist sehr klein gewesen, dieser Bahnübergang. Und wir sind dann da drüber gefahren, langsam natürlich, weil das dann immer so ein Rubbel war. Ja, und dann habe ich auf der rechten Seite, weil man so oft Zufall nach rechts und links guckt, habe ich dann eine kleine Leuchte auf dem Boden gesehen, also an den Schienen. Mhm. Und dann hatte ich zu meinem Onkel gesagt, er sollte mal bitte wieder zurückfahren, weil da lag irgendwas auf dem Boden, das geleuchtet hat. Mhm. Auf den Schienen, da hat er mich erstmal für verrückt erklärt. Er sagt, ach Quatsch, das war irgendeine Lampe, ja. Und dann sind wir letztendlich zurückgefahren. Mhm. Haben dann geschaut und dann haben wir ein ganzes Auto auf den Schienen stehen sehen. Ach. Ja. Ein ganzes Auto, das konnte man vorher nicht sehen beim ersten Mal. Nein, weil Sie müssen sich das, du musst dir das vorstellen, das ist so ein ganz kleiner Bahnübergang, also auch eine sehr enge Straße, also mitten auf der Landstraße. Mhm. Und das Auto, also die Frau ist mit den Reifen etwas abgekommen. Da war kein Schutz oder sowas rechts und links. Mhm. Da waren nur kleine Schranken, die sind aber dann vor der Straße, ist ja klar. Mhm. Die ist dann zu weit rechts gefahren, die Dame. Ja. Und ist dann mit dem Auto abgekommen und dann auf den Schienen gelandet. Das heißt, die ist auf oder an den Schienen auch hängen geblieben? Ja, mit dem Auto. Mit dem Auto. Okay. Genau. Also die Reifen auf einer Seite standen etwas abseits von den Schienen, aber die andere Seite war dann ein bisschen höher so mit den Reifen, weil der da schief stand. Ihr seid zurück, genau. Ihr habt das gesehen, dass da ein Auto steht. Was habt ihr gemacht? Also wir haben dann einfach unser Auto dann mit Warnblinkanlage dann stehen lassen. Mhm. Und und sind dann rübergerannt, um zu gucken, ob da jemand noch drin sitzt oder so, was da los ist. So, ja, da wäre meine ersten Gedanken wären, entweder ist das jetzt gerade ein Unfall, ein Unglücksfall, oder diese Person will sich das Leben nehmen. Richtig, richtig. Das waren gemischte Gefühle bei mir, aber auch ein bisschen zu stressig, da nachzudenken in dieser Situation, sage ich mal. Oh, ihr seid sicher hingerannt und habt die Tür aufgerissen, oder was habt ihr gemacht? Genau. Wir haben aber vorsichtig gehandelt, weil es könnte ja alles passieren. Mhm. Ja, mein Onkel ist dann hin und hat die Fahrertür geöffnet. Mhm. Und da saß eine alte Dame drinne, also eine sehr alte Dame. Und sie war übergewichtig. Mhm. Übergewichtig, ja. Und sie hatte das Lenkrad richtig festgehalten mit aller Kraft. Mhm. Und hatte keinen Blick, also keinen Augenkontakt zu uns gehalten. Das heißt, die war im Schock, dass sie da hingeraten war, oder wie? Genau, genau, das hatten sie, also das vermute ich mal. Ja. Ne? Das heißt, ihr konntet sie nicht schnell rausholen aus dem Auto? Nein, nein, das ging nicht. Also sie hatte da schon gewaltige Kraft gehabt. Aber sie hatte nicht gesprochen zuerst. Sie hat saß steif da und hat sich festgekrampft am Lenkrad und hat mit keinem geredet und keinen Augenkontakt. Währenddessen wäre ich jetzt schon im Hochstress, weil ich denken würde, vielleicht kommt da gleich ein Zug. Genau. Ja, wie habt ihr die Frau inklusive Auto dann von den Schienen wegbekommen? Also inklusive Auto ging nicht. Ich bin dann auf die andere Seite gelaufen, auf die Beifahrerseite. Ich hatte vorher Angst, irgendwas zu machen, weil ich nichts falsch machen wollte. Mhm. Und mein Onkel hat versucht, verbal mit ihr zu sprechen. Und ich bin auf die Beifahrerseite und habe dann die Tür aufgemacht und habe den Anschnallgurt, also diesen Klickmechanismus, genau, den habe ich dann gedrückt, ja. Und den Anschnallgurt dann, der ist dann von alleine dann hochgesprungen, also ab von ihr. Mhm. Und dann bin ich dann wieder zu meinem Onkel rum, auf die Fahrerseite. Und dann haben wir sie mit aller Gewalt aus dem Auto gezogen. Und währenddessen hat sie nicht gesprochen? Nein. Und sie hat sich auch nicht... Doch. Entschuldigung. Sie hatte einmal erwähnt, dass sie will nicht oder sie möchte nicht. Sowas hat sie gesagt. Aha. Ein, zweimal, sie möchte nicht und sie will nicht. Ah. So, und ja, genau. Das hat sie gesagt. Aber das deutet ja darauf hin, dass sie bewusst auf den Schienen war. Wollte sie sich das Leben nehmen? Davon gehe ich aus, weil danach... haben wir nämlich einen Dankesbrief bekommen, von der Dame. Mhm. Total förmlich und alles da so mit vielen, vielen Dank und super Lebensretter und so welche Sachen von ihr geschrieben. Also, ihr habt die Frau dann rausgezogen aus diesem Auto. Wie kam denn dann das Auto von der Schiene? Gar nicht. Ja gut, was heißt gar nicht? Was habt ihr gemacht? Also, ihr müsst doch dann die Polizei anrufen oder die Feuerwehr. Wir haben die Frau rausgezogen und haben den schnellsten Weg gesucht. Also wir haben auch die Lichter von dem Zug schon gesehen. Die waren aber schon so, also der Zug hat sich nicht direkt genähert. Also es war so, man hat die Leuchten gesehen von dem Zug, aber irgendwie kam das auch nicht mehr so... so schnell auf einen zu oder so. Es kam zu keinem Zusammenstoß. Mit dem Auto schon. Mit dem Auto schon? Ah ja. Genau, ja. Wir sind dann, weil die Schranken waren unten. Ja, aber wie dramatisch. Ja. Das heißt, der Zug ist in dieses Auto reingerast. Der Zug ist mit guter Geschwindigkeit ins Auto reingerast. Was habt ihr denn da mit der Frau gemacht? Die stand dann jetzt völlig verwirrt wahrscheinlich neben euch. Wohin mit der Frau? Ja, genau. Und da sind dann sehr viele Büsche gewesen. Also ich komme hier aus den Richtung Siegen, die Ecke. Und da ist alles sehr ländlich und alles. Und an dem Bahnübergang ist dann alles links und rechts sind Felder gewesen und Büsche. Große Bäume und wir sind dann einfach nur schnurstracks irgendwie in so einen Busch reingekommen. Ja, mit der Frau. Warum seid ihr nicht direkt zu eurem Auto gegangen? Das ging nicht, weil die Schranken zu waren. Ach so. Genau. Mann, was für eine Geschichte. Seid ihr denn mit der Frau dann hinterher irgendwie ins Krankenhaus gefahren oder so? Ja, wir haben sofort, nachdem der Zug das Auto erwischt hatte, haben wir dann erst überhaupt wegen der Frau auch, weil wir so viel zu tun hatten mit ihr, sowieso, weil wir die erstmal da rausziehen mussten und wissen, wohin. Und dann haben wir erst die Polizei und Krankenwagen und alles Nötige. Arme, dann seid ihr wirklich Lebensretter von dieser Frau gewesen. Der Zug kam, das heißt, die Frau wäre tot. Genau, also aber davon sind wir auch ausgegangen. Was für ein Wahnsinn, sich so das Leben nehmen zu wollen, in einem Auto sich auf die Schiene zu stellen. Genau, und das was mir damals schon aufgefallen ist, vor der Situation, Sie hatte hinten die Beleuchtung, das war ganz komisch. Sie hatte hinten die Beleuchtung, daher ist es mir ja aufgefallen, diese Kennzeichenbeleuchtung für das Nummernschild am Auto. Das hatte sie an und die anderen Leuchten von den Rückleuchten und Frontscheinwerfer hatte sie aus. Mhm. Genau. Kam der Zug quasi, ist der Zug ihr hinten reingefahren später? Kam der von der Seite? Vorne. Vorne, ach so. Ja. Vorne, ja. Also, was deutest du daraus, dass hinten das Licht an war? Ist das ein Zufall oder glaubst du, sie wollte irgendwie ein Signal setzen? Ja, also im Nachhinein, wo ich nachgedacht habe und die ganze Zeit darüber nachgedacht hatte, denke ich mir, die Frau wollte schon das Leben nehmen, war verzweifelt, hatte irgendein Problem gehabt, aber wollte es jetzt nicht offenbaren oder jedem erzählen davon und im stillen Heimlichen wollte sie sowas machen. Oder es war ihr peinlich irgendwie, also was heißt peinlich? Ja. Also unangenehm mit anderen Leuten über so ein Problem, was sie hatte, zu sprechen. Also auf jeden Fall hat sie sich bei euch bedankt, das ist ja schon sehr nett und sehr toll. Genau, da kam ja nach Monaten kam dann ein Dankeschön. Naja, immerhin, besser als gar nicht. Ja, natürlich. Wir waren froh, dass das kam. Ne? Ja, Amit, das, tolle Aktion. Ja, also, danke. Respekt und habt ihr gut reagiert, du und dein Onkel. Ja. Danke, dass du es uns erzählt hast. Ja, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich. Und ein Autogramm, wenn es geht. Gerne, dann rufen wir dich gleich nochmal an. Alles klar, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, das hat mir das Leben gerettet. Hier ist Anna. Anna ist 23. Guten Morgen, Anna. Hey, grüß dich, Domian. Hallo, Anna. Du rufst auch zu diesem Thema an, warum? Ja, also ich habe gerade eben eingeschaltet und ich habe gedacht, ey, da habe ich eigentlich noch nie was zu gesagt, ich mach das mal. Mhm. Ich hatte mit 12 einen sehr, sehr schlimmen Reitunfall. Also ich hatte eine Einzelstunde und das Pferd hat gebockt, es hat einfach gebuckelt und ich war nicht sattelfest genug und bin zwischen Bande von der Halle, ne, so einer Reithalle, zwischen Bande und Pferd gelangt. Und der Gaul hat sich tierisch erschrocken, er wusste nicht, was los ist und hat mir voll ins Gesicht getreten. Und erklär mir eben, was ist Bande? So eine Bande, also eine Reithalle, ne? Es gibt ja Reitplätze, wo man draußen reiten kann und es gibt einmal so, das ist meist aus Holz, einfach das, was die Reithalle begrenzt. Ja. Na, also es ist so ein Viereck und ich bin genau zwischen diese Wand quasi und das Pferd gefallen. Ah, das war sehr eng, ne? Und der hat sich einfach mal tierisch erschrocken und nach hinten losgeballert. Mhm. Ja. Wohin traf er dich? Ums Gesicht neben das linke Auge. Also das ist ja eine unglaubliche Kraft in so einem Hufschlag wahrscheinlich von so einem Tier. Ja, ich habe mal irgendwie gelesen, dass die irgendwie bis zu einer Tonne so an Kraft aufbringen können, ne? Bei einem jeweiligen Gewicht so, die wiegen ja meist 400, 500 Kilo, also die haben schon ordentlich Kraft, ja. So, 12 Jahre alt, sagst du. Warst du? Genau. Ja. Was ist dann passiert? Da lagst du schwer verletzt da am Boden. Ja, richtig. Also ich sollte in dem Moment angaloppieren. Ich sollte vom Trab in den Galopp eben wechseln. Mein Reitlehrer war voll auf mich konzentriert, hat eben auch alles mitbekommen. Dann ist dieser Sturz wohl passiert. Ich erinnere mich an den Sturz selber, ja, aber an alles Weitere nicht. Also das heißt, das, was ich jetzt erzähle, weiß ich nur aus Erzählungen. Also ich hatte eine sehr, sehr schlimme Platzwunde am Kopf und eben diesen Schädelbruch, also der war angebrochen und mein Herz hat ausgesetzt. Ach, genau. Und Schock wahrscheinlich, ne? Ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das durch die Gehirnerschütterung kommt oder gekommen ist. Ich erinnere mich absolut nicht daran. Mhm. Jedenfalls hat mein Reitlehrer wirklich dann diese diese Massage eben, diese Wiederbelebungsmassage. Circa anderthalb Minuten hat er gesagt, durchgeführt. Danach war wohl wieder ein schwacher Puls da. Die Sanitäter waren aber auch sehr, sehr schnell vor Ort. Man hat sich gekümmert und ich bin ins Krankenhaus gekommen, Intensivstation. Ja. Also ist der Reitlehrer dein Lebensretter? Definitiv. Das kann man so sagen. Wenn der nicht so schnell und beherzt reagiert hätte, wärst du gestorben oder hättest vielleicht eine schwere Behinderung davon getragen? Ich glaube auch so Behinderung. Also ich glaube, gestorben wäre ich nicht, aber ich glaube, ich wäre ganz schön behindert gewesen jetzt. Wie hat er denn überhaupt, ich meine, das war für ihn ja auch ein Schockmoment, wie hat er überhaupt in dem Moment so schnell realisiert, dass dein Herz nicht schlägt? Das habe ich ihn auch gefragt, das habe ich ihn auch mit 12 gefragt. Ich bin natürlich, nachdem ich wieder fit war, zu diesem Stall gefahren mit meiner Mutter und habe mich dafür bedankt, dass er mir einfach das Leben gerettet hat. Mhm. Ich war dann so mit Blumen da und sehr, sehr großen Worten, die ich so mit 12 aufbringen konnte. Mhm. Und auch da habe ich natürlich gefragt, wie er das gemerkt hat. Das hat mich so interessiert. Mhm. Und er hat gesagt, dass es nur ein Gefühl war. Es war nur ein Gefühl. Er war sich nicht ganz sicher, ob er das machen soll oder nicht. Er war auch nicht geschult in erster Hilfe, nicht so richtig. Das war alles schon ein bisschen her. Er hat es einfach gemacht und es war Glück, es war einfach richtig. Also eine intuitive Handlung war das. Ja, also er hat gefühlt, er hat nichts gefühlt, er kannte sich nicht so richtig aus, aber er hat gedacht, ich breche jetzt lieber eine Rippe, anstatt gar nichts zu machen. Hat also er auch gemacht. Wahrscheinlich den Puls wird er gefühlt haben, ne? Ob da Puls ist und... Ja. Und, wahrscheinlich, da war kein Puls und du lagst da bewusstlos und wie heftig. Wie lange warst du dann im Krankenhaus? Also ich war 4 Tage auf der Intensivstation. Da erinnere ich mich aber in die ersten 3 Tage gar nicht. Also da hat man mir wohl auch erzählt, dass ich meine Mutter nicht erkannt habe und mit dem Begriff Krankenhaus so nichts anfangen konnte. Ich war echt so ein bisschen weggetreten, habe natürlich mich sehr viel übergeben durch diese schwere Gehirnerschütterung einfach. Am 4. Tag bin ich dann wach geworden und bin dann auch auf eine normale Station gekommen. Das waren so 3-4 Wochen noch. Der Schädel aber war gebrochen, sagtest du, ne? Angebrochen, ja, tatsächlich angebrochen am Auge. Also nichts Schlimmes, es ist keine Gehirnflüssigkeit oder so aufgetreten, aber... Und das Auge war Gott sei Dank auch nicht beschädigt worden? Jein, also es war wirklich direkt daneben. Also es war schon eine schlimme Platzwunde und ich war auch blind einige Zeit. Ne? Also ich konnte erst die erste Woche, ersten 2,5 Wochen, glaube ich, sogar gar nichts sehen. Mhm. Und dann wurde es immer besser. Das war aber auch durch die Schwellung, durch den Bluterguss im Auge. Mhm. Ja. Hast du dich jemals danach wieder auf ein Pferd gesetzt? Habe ich. Also unfreiwillig, aber ich habe es getan und ich tue es auch heute noch. Warum unfreiwillig? Hat man dich gezwungen damals dazu? Ja, hat man tatsächlich. Also ich bin ja mit meiner Mutter, wie gesagt, nachher zu dem Reitstall und habe gesagt, ey, danke. Und die Frau von ihm hat meine Mutter abgelenkt. Da gab es einen Clubraum, wo man sich dann zusammen hinsetzen konnte, also wo eben der Verein, der Reitverein, wenn es kalt draußen war, zusammensaß und das war der Fall. Und meine Mutter ist dann mit seiner Frau, also mit der Frau meines Reitlehrers, dorthin gegangen. Die haben Kaffee getrunken und er wollte einfach mit mir durch den Stall spazieren, um mit mir zu reden. Mhm. Und der hatte dann aber zeitgleich ein Pferd satteln lassen. Das war so ein Anfängerpferd, wo man wirklich Reiten drauf lernt, also ein ganz braves Tier. Und der ist mit mir in die Reithalle gegangen, wo man dann wirklich noch das Blut an der Wand sehen konnte. Das war wirklich gruselig. Und er hat gesagt, setz dich da jetzt drauf. Dann habe ich angefangen zu weinen und wollte aus der Reithalle raus und er hat gesagt, Anna, ganz ehrlich, setz dich da drauf, du hast keine Angst, das ist ein Schock, den du gerade hast, setz dich da einfach drauf. Und nach 10, 15 Minuten habe ich das gemacht. Und super, ja. Das war genau das hat er psychologisch so eingefädelt, ne? Das ist auch klug. Ja, auf jeden Fall. Dadurch hast du die Angst wahrscheinlich, die große Angst überwunden. Ja. Oder war dann die nächsten Monate oder so doch noch eine Angst oder Unsicherheit da? Habe ich selber irgendwie so ein bisschen wegbekommen. Also ich konnte nicht direkt danach in die Schule. Also ich sollte auf ärztliche Anweisung da noch ein bisschen zu Hause bleiben, aber ich war nicht zu Hause. Ich war jeden Tag im Stall. Ich bin zwar nicht geritten, aber ich hatte jeden Tag einfach Kontakt wieder mit denen. Und so nach und nach hat sich das alles wieder gegeben. Also ich hatte keine Angst danach. Nee, nachdem da der erste... Ja. Und es gab eine Versöhnung mit dem Pferd. Das konnte ja nichts dazu. Das hat es ja nicht mit böser Absicht getan. Nee, hat's nicht, aber dennoch hatte ich immer ein komisches Gefühl, ne? Ich habe das natürlich nie vergessen. Also ist auch immer noch, wenn ich so an die Gestalt von diesem Tierchen denke, dass das so ein bisschen gruselig für mich ist. Also das war schon ein krasser Moment einfach. Noch eine Frage zu dem Lehrer, als du dich dann mit dem bedankt hast. Wie hat er darauf reagiert? Das ist ja für einen Lebensretter auch immer irgendwie eine komische Situation. Ja, ist eigentlich eine süße Frage, gar nicht drüber nachgedacht. Der hat geweint, ja. Ja, ist ja auch keine alltägliche Situation. Ich glaube, ich hätte auch geweint, wenn so ein kleines Mädchen vor mir steht und sagt, boah, danke. Also ich glaube. Ja, das ist alles rührend, das stimmt. Ja. Anna, danke, dass du uns das erzählt hast. Und gerne. Dass der Reitlehrer so ein toller Mensch war, sonst hätten wir nicht miteinander reden können. Wahrscheinlich nicht jetzt. Nee, wahrscheinlich nicht. Finde ich auch richtig cool. Auch ich hätte gerne eine Autogrammkarte von dir, wenn das okay ist. Wir rufen gleich zurück. Vielen Dank. Liebe Anna, alles Gute. Tschüss. Ja, für dich auch. Ciao. Ihr Lieben, wenn ihr Autogrammkarten haben wollt, dann muss man das nicht immer hier so sagen nach jedem Gespräch. Dann schreibt ganz einfach an unsere E-Mail-Adresse domian@wdr.de mit eurem Autogrammwunsch plus eure Anschrift natürlich und euren Namen und dann erledigen wir das gerne. Manchmal schreiben die Leute uns eine Mail. Könnten wir bitte ein Autogramm haben? Viele Grüße, tschüss. Da müssen wir wieder zurückschreiben, ja natürlich, ihr könnt ein Autogramm haben, aber da müsst ihr auch noch die Anschrift dabei schreiben. Dann kommt wieder eine Mail mit der Anschrift, aber die Leute schreiben nicht ihren vollen Namen darunter. Schreiben wir wieder zurück, den vollen Namen bitte. Also das kann man ein bisschen vereinfachen, indem man gleich alles so draufschreibt. So, weiter geht's mit Heinrich. Und Heinrich ist 82. Guten Morgen, Heinrich. Guten Morgen, Domian. Ja, Heinrich. Ich gucke die Sendung auch schon 16 Jahre. Wow. Ja. Das ehrt mich, vielen Dank. Diagnose von Domian. Ein Autist bin ich. Da habe ich 50 Jahre lang drüber nachgedacht, ne? Dass ich irgendwie falsch ticke. Ja. Wie andere Leute. Ja. Aber das ist ja nicht das Thema jetzt. Nee, lass mich kurz fragen. Und da bist du durch unsere Sendung drauf gekommen? Ja, bin ich ja nette Leute, Autisten, die sich nicht gerne berühren lassen, ne? Ja. Und so keinen Kontakt haben zu Menschen, nicht? Ne? Man wird ausgegrenzt, ne? Da hast du dein ganzes Leben dich mit rumgeschlagen. Ja, ich habe aber nicht gewusst. Ich war zwar vor 50, 60 Jahren bei einem Psychologen, die haben mir das nicht sagen können. Vielleicht wussten die das damals noch gar nicht. Dass es das gibt. Ich habe keine Ahnung, wann das... Ich habe es mal in die Schlagzeile im Fokus gelesen. Autismus ist nicht heilbar. Ja, genau, genau. Ja, da muss ich mit leben. Da musst du mit leben. Ja. Und jetzt rufst du aber an, lieber Heinrich, zum Thema Lebensrettung. Ja, ich stand als Kind, ja, 10-Jährige, ne, bei den Soldaten. Wir spielten ja immer mit gerne bei den Soldaten. Ne? An der Vierlingsflak, die ließen mich auch dran. Ich konnte dann drehen, ne, durchs Zielfernrohr gucken, nicht? Auf einmal kam ein Tiefflieger an, ne? Und die Soldaten kamen aus ihrem Unterstand, rissen mich von der Kanone weg und schossen die Flieger ab. Das war so in Bensberg, ne? Und der Flieger ist so, wo heute die Kaufhalle ist, da. Das heißt, wenn die dich nicht weggerissen hätten, hätte der Tiefflieger dich erschossen, wahrscheinlich. Und wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Mhm. Da warst du wie alt? 10 Jahre. 10 Jahre. In Bensberg, das waren, ja. Tiefflieger waren wahrscheinlich Engländer oder... Ja, das weiß ich auch. Engländer oder Amerikaner, wahrscheinlich Amerikaner, weil die Amerikaner kamen ja am Tag, der Engländer... Aber Heinrich, weißt du, was mich wundert? Dass in so einer Kriegssituation die Soldaten es überhaupt zugelassen haben, dass du da mit denen rumspielst und rummachst. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich war da, jedenfalls, und da war ich natürlich geschockt, ich kam nach Hause... Dann, ne, da war so 100 Meter entfernt, ne, da war das ganze Haus, das war im Keller und da war am Rosenkranz am Beten, ne. Ja. Das hörte sich am Haus noch lauter an, ne, das hieße, ne. Ach so. Ja, das Ende vom Lied, am anderen Tag war ich wieder bei den Soldaten auf dem Waggon. Da war also das weiße Ringelchen am Malen für den Abschuss, den sie getätigt hatten. Wie, die haben dann jeden Abschuss dann dokumentiert durch so ein Kringelchen, oder wie? Ja, weißt du das nicht? Dass die am Flakrohr kriegen die so ein, können die so ein weißes Ringelchen malen. Das war im, weißt du noch, welches Jahr das genau war? 1944. Ende 44. Das ist ja wirklich schon verrückt, wenn man sich das vorstellt. Wie hast du das denn als Kind, als 10-jähriges Kind, damals so erlebt, aufgefasst, diese schlimmen Kriegserlebnisse? Ich bin ja aus Bensberg, ne? Ja. Der Krieg, den fand ich sehr interessant, war spannend. Hunderte von Flugzeugen am Himmel, nicht? Ab und zu wurde mal einer abgeschossen, da sah man die Fallschirme, ne? Oder wenn Köln brannte, nicht? Und so, das war schön anzusehen, ne? Wie der Krieg wirklich war. Das habe ich erst nach dem Krieg erfahren, als ich darüber gelesen habe. Ne? Das wundert mich, dass du das so erzählst, weil ich auch Verwandte in deinem Alter habe, in Berlin. Und die erzählen mir, die waren auch Kinder in der Zeit, und die erzählen mir, dass sie unglaubliche Angst hatten vor diesen Angriffen und die Zerstörung und die Bomben. Das wundert mich, dass du das... Ja, die waren ja näher dran. Ich habe das ja aus der Ferne gesehen. Ja, du hast es aus der Ferne gesehen, ja. Köln brannte nicht. Und wenn es dann hell wurde, am anderen Tag, dann gingen wir auf den Speicher und haben nach Köln runtergeguckt. Und wenn dann der Dom noch stand, da war die Welt in Ordnung. Ja. Ja, leider war sie nicht in Ordnung, obwohl der Dom stand. Ja. Aber das habe ich erst nach dem Krieg erfahren, wie es wirklich war. Ne? Auch wundert mich, dass deine Mama dich so hat rausgehen lassen während der Kriegshandlung. Ach, ich spielte doch immer draußen. Ne? War so das üblich. So ein Bahngelände, ne? In der Nähe. Ne? Da wollten die Geister, diese Munitions- und Bombenwaggons, Tag und Nacht. Ne? Ist schon... 5 Meter am Haus vorbei. Ne? Ja. Ist auch schon mal einer, ist auch schon mal so ein Waggon angeschossen worden, so mit leichter Munition. Mhm. Die ließ man dann ausbrennen, nicht? Dann zischte das den ganzen Tag lang, ne? Konnte man nicht löschen, so ein Waggon, ne? Hast du denn, da waren andere Kinder, wie du gerade gesagt hast, ja auch bei dir? Nein, ich war da alleine. Ach, du warst allein? Ich habe verstanden, da waren noch andere. Nee. Ach so. Wie kommt das, dass da keine anderen Kinder bei waren? Ja, weiß ich nicht, weil ich bin so ein Einzelgänger, ne? Ja, ja. Ich war bei den Soldaten. Ja. Aber das war was Besonderes, ja, ja, bei den Soldaten zu sein. Aber ich wundere es trotzdem, dass deine Mama nicht gesagt hat, hier Junge, du bleibst das zu Hause. Wusste die denn? Das habe ich doch nicht erzählt. Ja, ja, schon, aber du warst ja unterwegs. Ja, ja, aber Kinder waren doch immer unterwegs, ne? Wenn dann der Vater abends um 7 Uhr, da rief der raus, wir waren mit ein paar Kinder mehr, ich will nicht sagen, wie viele, das werde ich später erkannt, wenn ich sage, wie viele das sind. Da rief der die Kinder auf, den rief die dann rein. Also man kann sagen, dass du da schon unter Lebensgefahr, in Lebensgefahr warst. Jo, nein, definitiv warst du, definitiv. Bitte? Du warst auf jeden Fall in Lebensgefahr. Ja. In der Zeit. Und dann kann man da danken, dass alles gut ging. Flak, ne? Ja, ja, genau. Und dann habe ich noch so ein, habe ich mal, das ist auch in der Nähe, war ich auf dem Bauernhof, wo das die Agatha-Tankstelle ist, ne? Mhm. Ja, da waren dann die weißen Fahnen überall, ne? Mhm. Meine Taten schickten mich vom Giebelfenster aus aufs Kuhstalldach und ich war das Fenster, das weiße Tuch am Ausbreiten, mhm, ne? Auf einmal sah ich die Amerikaner um die Ecke, mhm, kommen, ne? Mhm. Ne? Was meinst du, wie schnell ich da vom Dach gekommen bin, als die fremden Soldaten sahen? Ne? Wie hast du denn in Köln waren Engländer, ne? Oder auch Amerikaner? Wann? Nach dem Krieg? Ja, ja, nach dem Krieg. Ja, Moment, die Amerikaner kamen hier. Die haben das hier erobert. Genau. Ne, bei Schlappbach. Und dann hatten wir englische Besatzung. Ja. Und dann 50 Jahre lang die Belgier. Genau. Wie hast du damals so nach dem Krieg, als du auch noch Kind warst, die Besatzungssoldaten erlebt? Oh, war schön, da spielten wir auch bei. Ja, ja. Immer zu einem Engländer, hello Tosh, sagten wir, da hast du so eine Tankstelle, ne? Ja. Meine Mama erzählt immer, in das Dorf von meiner Mutter sind amerikanische Soldaten einmarschiert. Und da hat meine Mutter und die Kinder damals zum ersten Mal einen Schwarzen gesehen. Ja, ich auch. Das war für diese Sensation. Ich habe die Steinbrück gesehen. Ah. Da kamen die Amerikaner, als ja, ich das erste Mal einen Schwarzen gesehen habe. So auf diesem ganzen Wagen. Genau. Lastwagen mit Negern drauf. Hatten die Kinder Angst. Aber die amerikanischen Soldaten, sagt meine Mutter, waren sehr nett zu den Kindern und haben den Kindern Schokolade geschenkt. Ja, ja, habe ich auch gekriegt. Hast du auch? Das war natürlich, ja, ja, ja, habe ich auch bekommen. Und das war nach dem Krieg natürlich eine Besonderheit. Die Kinder hatten sonst keine, weil du wahrscheinlich auch nicht. Gab es keine Schokolade so von zu Hause? Nein, das nicht. Aber wir hatten, ja. Ich möchte es nicht erzählen, das wird ja erkannt. Ja, das wollen wir nicht. Also wir haben keinen Hunger gelitten. Dann hat dir damals ein Soldat, ein deutscher Soldat, das Leben gerettet. Der dich da runtergezogen hat. Der von der Kanone. Genau, genau, das meine ich jetzt. Ja, ne? Ja, ja, kann man so sagen. Ja. Danke für deinen Anruf. Ja, ich habe noch mehr. Willst du noch mehr wissen? Ja, wenn du noch eine Geschichte hast, ja, raus damit. Ich bin mit so einem deutschen Wehrmachts Fahrzeug, die wollten zu dem Mediterraner, ich weiß nicht, ob du das kennst jetzt in Bensberg, Mediterraner. Nee. Das war früher ein Bauernhof. Ja. Und das war schwer zu erreichen. Da habe ich gesagt, ja, zeige ich Ihnen. Mhm. Und da bin ich dann noch gefahren, auf einmal heulten die Bomben über uns. Mhm. Ne? Und die gaben Gas, bis sie unter den Bahnen dann kamen, so ja, als Schutz. Ne? Ja, ja. Das waren so ganz junge Soldaten, 17, 18 Jahre alt. Ne? Die mhm, hatten mehr Angst wie ich. Ich hatte keine Angst, ne? Uns passiert ja nie was. Ne? Und dann saßt ihr im Auto unter der unter der Unterführung? Ja, in der Unterführung. Und die heulende Bomben, die sind gefährlich. Bomben, die man nicht hört, die sind gefährlich. Die gehen ja auf, die treffen auf einen zu. Ich bin fassungslos, dass die Soldaten dich als Kind da ständig irgendwie mitgenommen haben. Das ist ja Wahnsinn. Ja, da saß dann, die hatten ja früher Kotflügel. Auf der Kotflügel, da war eine Lampe und hinter der Lampe saß ein Soldat, mhm, der auf die Fliege achtete. Mhm. Ne? Mhm. Ja, und aber die Bomben fielen im Berg-Lappach runter. Jetzt hast du Krieg mitgemacht. Das hast du damals als Kind nicht so als so schlimm empfunden. Hast aber hinterher schon verstanden, was für ein Grauen das war. Ja, sicher. Ich habe das doch gelesen. Wie auch so die andere Seite war. Genau. Wo ein englischer Pilot mal beschrieben hat. Ne? Ja. Der sagte, Tote im Flugzeug, schreiende Verwundete. Und ein Motor lief nur noch, ne? Habe ich mal in der Zeitung so gelesen. Wie hast du denn, Heinrich, als du dann erwachsen wurdest, wie hast du dann über den Krieg gedacht später? Ja, denke ich natürlich ganz anders. Man war ja so durch die Propaganda, ist man so, ich bin ja 4 Jahre in die Nazi-Schule gegangen, da ist man schon ein Nazi und ein Militarist. Da ist man als Kind schon zu erzogen worden. Weil man so gehirngewaschen wurde. Das, ja. Ich meine, da denke ich, ich bin jetzt ziemlich entnazifiziert, würde ich sagen. Ja. Wie fandest du es, als dann damals, ich glaube, das war 1956, die Bundesrepublik Deutschland die Bundeswehr eingeführt hat? Ja, das fand ich normal. Fandst du normal? Ja. Okay. Ich war ja so verrückt, als 1950 schon der Koreakrieg begann. Und da wurde schon geredet, dass man Soldat wird. Da hätte ich mich gefreut, Soldat zu werden. Aber ich rechne jetzt gerade von der Zeit her. Bist du noch zur Bundeswehr gekommen? Nein, ich war doch erst 10 Jahre alt. Als der Krieg zu Ende war, war ich 11. Ja, okay, aber die Bundeswehr kam ja später. Ja, die kam 56. Ja, da wurde aber schon 1950 drüber gesprochen. Nee, da war ich im Das war mir, auf jeden Fall warst du nicht bei der Bundeswehr. Was? Heinrich, ich danke dir, das war jetzt ein bisschen Geschichtsunterricht. Ja, und mit der weißen Fahne, ne? Genau. Da hätte ich auch erschossen werden können, ja, ne? Natürlich. Wenn das Militär noch, deutsche Militär, die hatten sich aber 8 Tage schon zurückgezogen nach Lindlar, da haben die sich noch eine Schlacht geliefert. Ich glaube, du hattest einen Schutzengel dabei. Glück gehabt. Das wird so sein. Oh, ich könnte noch mehrere Sachen. Eisen an den Kopf gekriegt, Eisenbügel. Jetzt machen wir mal Schluss für heute. Ja, Ich freue mich, dass du angerufen hast. Und ist interessant. Von Herzen. Ja, klar. Ja, klar. Alles Gute von Herzen, Heinrich. Ja, ebenfalls. Tschüss. Tschüss, ciao. Tschüss, Dunge. Ich habe ja, muss ich euch sagen, eigentlich so den wichtigsten Geschichtsunterricht erfahren, nicht in der Schule, sondern durch die Erzählungen, ich bin gerade dann erinnert durch den Heinrich, durch die Erzählungen von meinen Verwandten, von meinem Vater, von meinem Onkel, die im Krieg waren, die damals alles mitgemacht haben, mitmachen mussten, die im Krieg waren, in Gefangenschaft waren und alles. Insofern finde ich solche Zeitzeugen immer viel interessanter, als sich das irgendwie in einem Buch anzulesen oder in einer Dokumentation anzuschauen. Hier ist Renate. Renate ist 65. Guten Morgen. Hallo Renate. Ach, du bist schon dran. Ja, ich bin schon dran. Mensch, Renate. Ja. Ich freu mich, dass du da bist. Ja, danke. So, 65, stimmt das? Ja, das stimmt. Was Wir haben auch schon mal das Vergnügen gehabt. Vor wie vielen Jahren? Das war 2013. Na gut, ja, und zwar ging es da um unsere Freundin, die im Hospiz gestorben war. Ja, jetzt rollen wir den Fall nicht nochmal auf. Nee, den wollen wir nicht. Nee. Der ist abgehakt. Ja. Und jetzt geht's ja um was ganz anderes. Um Lebensrettung. Jawohl. Und ist zwar dir das Leben gerettet worden? Ja, nee, mir nicht, meinem Ehemann. Ah, erzähl. Der hat also ein neues Herz und eine neue Niere in einem Aufwasch bekommen. Ein Herz und eine Niere? Ja, beide. Eine Riesenoperation? Ja, das war also... Mein Gott. Ja. Ich wusste ja nicht, dass man das kann auf einmal. Ja, das ist ja jetzt schon eine Weile her. Er war erst in Bad Oeynhausen und da wusste man aber noch nicht, also mit der Niere, die machen ja nur Herz. Die operieren nur Herz und irgendwie ist da was schiefgelaufen, aber er brauchte ja Herz und Niere, beides. Und dann ist das in Hannover, ist das gemacht worden. Beides? Beides, ja, in einem Aufwasch. Um es mal eben zeitlich einzuordnen, wann war's? Das war 1998. Ah, 1998. Ja, ist schon eine Weile her, ne? Ist schon eine Weile her. Ja, Nun liest man ja immer wieder, und ich habe es auch hier schon erzählt bekommen, wie schwierig das ist, überhaupt ein Organ zu kriegen. Wie ist das möglich, dass man beide Organe auf einmal bekommen hat? Das war ein Motorradunfall. Ach so, das war von einem Menschen. Von einem Menschen, genau. Wenn man zwei Organe transplantiert, müssen die von einem Menschen sein? Das kann ich dir jetzt gar nicht mal sagen. Das war jetzt ehrlich gesagt ein Glücksfall. Glücksfall. Also als Laie würde ich sagen, vielleicht ist das so. Das ist besser. Vom Immunsystem her besser, wenn es dann von einem Menschen kommt. Richtig, das haben auch die Ärzte gesagt. Mhm. Ne? Das war an einem, Moment, wann war denn das? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ich hab's jetzt, bin auch jetzt ein bisschen nervös. Ja. Ich war ja jetzt in der Warteschleife und dann hört man das andere und dann ist man ein bisschen aufgeregt. Dann wird man nervös, genau. Ja, ist ja nicht so schlimm. Wie ernst war denn die Lage bei deinem? Sehr ernst. Also das waren nur noch ein paar Prozent Lebenschance. Erzähl mal seinen Zustand. Beschreib den mal kurz vor der Operation. Oh, sehr schlimm. Also da war schon ein paar Mal, hat man schon gedacht, er schafft es nicht. Er lag im Krankenhaus wahrscheinlich? Ja, natürlich, ja. Wie hat man sich das vorzustellen? Lag er da schon an einem Beatmungsgerät? Wurde er künstlich ernährt? Oder wie kann man? Nee, dem haben sie, das muss ich jetzt gerade mal kurz überlegen, die Lunge war vollgelaufen. Mit so Wasser? War das, mit Wasser. Mhm. Die wollten sie absaugen und haben sie in dem verletzt und da ist der vollgelaufen mit Blut. Ach du lieber Gott. Ja. Das auch noch? Das auch. Also er stand wirklich auf Messerschneide. Also die Niere kaputt, die Niere kaputt, das Herz kaputt und die Lunge. Ja, die Niere kaputt. Und die Lunge vollgelaufen mit Blut. Ja, klar, die haben das haben die natürlich nicht absichtlich gemacht, aber es ist halt passiert. Also der war wirklich, da ist alles verklebt. Ist das Blut da reingelaufen, oder die Lunge war verklebt. Das war der blanke Horror. Dass man das überhaupt überleben kann, wenn die Lunge mit Blut vollgelaufen ist. Ja, es war wirklich der Horror, das kann ich dir sagen. War er denn die letzte Zeit, die letzten Tage noch überhaupt bei Bewusstsein vor Ja, das schon. Aber das ist sowieso ein Unikum, mein Mann. Also. Wie hat er das denn damals aufgenommen, in einer solch schlimmen Situation zu sein? Das ist schon ein Kämpfer, der hat also quasi nur an uns gedacht, an die Familie. Das hat ihn aufrechterhalten. Mhm. Er hat war nicht wehleidig. Das ist ein ganz harter Knochen, Mensch, dass man so ausbringen darf. So, dann wurde er von Önhausen nach Hannover transportiert. Ja, also dann haben die gesagt, nee, das können wir ja hier gar nicht machen. Mhm. Die machen ja nur Herzen. Mhm. Und der braucht ja auch die Niere. Und dann haben sie den nach Hannover geschickt. Wie transportiert man so einen schwerstkranken Menschen? Mit dem Hubschrauber? Oder wie geht das? Nee, der kam, also wir wohnen ja in Porz. Mhm. Und ist er abgeholt worden. Also mit dem Krankenwagen? Nicht mit dem Krankenwagen. Warte mal gerade, wer hat dich abgeholt? Hier im Bundeswehr. Ach, die Bundeswehr. Die Bundeswehr. Ja. So, jetzt bin ich ja sehr erfreut. Er sitzt neben dir. Der sitzt neben dir. Das heißt, er lebt noch. Oh, und er hat das alles gut überstanden. Ja, das super überstanden. Das ist ja toll. Ich hatte ja schon die große Sorge, weil es schon so lange her ist, dass du sagst, der erfreut sich bester Gesundheit. Ja, das ist ja grandios. Das ist ja wirklich grandios. Wie war es denn damals dann für ihn nach der Transplantation, so die ersten Tage? Ganz easy, ganz toll. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Wir sind ja, also meine Tochter und ich, wir sind ja dann am anderen Tag, sind wir ja nach Hannover gefahren, weil ich konnte nicht mitfahren. Ich war so neben der Spur, das kannst du dir ja wohl vorstellen. Ja. Und meine Tochter, die war noch mit dem Verein, war die unterwegs und die kam abends, sag ich, Papa ist abgeholt worden, da ist die bald in Ohnmacht gefallen. Glaube ich. Und dann sind wir am anderen Tag mit dem Zug hingefahren und das war in Meschede, wo der Zug verunglückt war an dem Tag. Mhm. Das schwere Zugunglück in Eschede. Ja, ach so, an dem Tag. Ah, und ich saß in dem anderen Zug drin. Ach du lieber. Parallel, ja. Ach du, es war eine Katastrophe, war das. Ja, genau. Und Eschede, ich saß in dem Gegenzug drin. Ach, das war der Horror. Ich sag dir, das war der blanke Horror. Aber ich hatte ja einen Kopf ich habe das zwar alles registriert mit dem Unfall, aber ich habe das nicht aufnehmen können. Das hat mein Kopf nicht gebackt. Ich hatte andere Probleme. Wie hast du in Erinnerung, als du ihn zum ersten Mal gesehen hast nach der Transplantation? Wie war er da? Hör, ich sag dir, sowas habe ich, ich konnte das nicht fassen, das sah aus wie das blühende Leben. Direkt sogar nach der schweren Operation? Direkt. Sag mal, könnte ich mal ein paar Worte mit ihm reden oder mag er das nicht? Doch, der mag das schon. Ja, dann geben wir mir doch mal. Da musst du nur lauter sprechen. Augenblick, ich gebe dir nimmer. Ja, gerne. Nimmer. Hallo, Domian. Hallo, wie heißt du mit Vorname? Augenblick, ich gebe mal zurück, ich verstehe das nicht. Ah, okay, das geht nicht. Ich verstehe. Er versteht das nicht, er ist so schwerhörig. Ich verstehe. Ja, schade eigentlich. Wirklich schade. Das heißt also, ein junger Mann, der leider tragisch ums Leben gekommen leider, ist, ja. hat deinem Mann das Leben gerettet. Ja. Aber so richtig das Leben gerettet? Aber, ja, und also hast es ihn, war und unglaublich, hat ihm so viel Jahre geschenkt an Leben. Das heißt, der Körper hat die Niere und das Herz angenommen. Ja. Komplett. Und er lebt heute noch mit der Niere und dem Herzen. Ja. Also als wenn nie was gewesen wäre. Einwandfreie Resultate, der muss ja dann laufen muss ja alle halbe Jahre mal zum Check, ne? Mhm. Aber das. Das hätte ich Ihnen das gerne persönlich gefragt, ja. Weil du kannst es mir ja auch beantworten. Ja, natürlich. Wie hat er denn dieses neu geschenkte Leben aufgenommen? Super. Er sagt, es ist nichts Befremdliches, nichts. Das ist sowieso der Hammer mit meinem Mann. Also zunächst mal könnte man ja auch denken, oder sind jetzt fremde Organe in Nein, mir? Gar nicht. Hat er oft an den Spender gedacht? Aber oft da jetzt, das kann ich dir gar nicht mal so sagen. Aber du darfst dir da nicht so viel Gedanken machen, ja, weißt ja. du? Das wäre nicht so gut, glaube ich. Viele, die so etwas Schlimmes, die dem Tod sehr nahe waren. Und dein Mann war dem Tod sehr nahe. Aber hallo, der war, also da hätte nicht mehr viel gefehlt. Da war also. Genau. Der war so gut. Die Leute, die so etwas erlebt haben, die sagen oftmals hinterher, dass sie das Leben ganz anders sehen und dass die sind auch etwas verändert. Vielleicht dankbarer, demütiger ja, so. Ja, auf jeden Fall. Also. Ich muss dir sagen, er war ja Alkoholiker, also ist er ja eigentlich immer noch, aber der ist jetzt schon 32 Jahre trocken. Super. Sonst hätten die das nicht gemacht. Das war Voraussetzung, ne? Das muss ja alles stimmen. Also es gab nie dann große Komplikationen hinterher. Nee, also mal ein paar Kleinigkeiten. Alles gut gelaufen. Aber es war alles, also in Hannover, in der medizinischen Hochschule war das ja. Ne? Super. So, also, Renate, ich freue mich, dass du uns die Geschichte erzählt hast. Und ich freue mich noch mehr, dass ich ihn sogar noch gehört habe und dass alles gut ist. Das ist alles. Ein bisschen schwer hören ist nicht so schlimm. Ja, aber das kann man ja in Kauf nehmen. Aber natürlich. Ach, das ist ja das kleinste Problem. Du grüßt hier nochmal herzlich von mir. Mach ich, und werde ich mal ausrechnen. Euch beiden alles Liebe und alles Gute. Ja, danke dir. Und dir für die Zukunft auch alles Gute. Dankeschön, Renat. Ich gucke jede Nacht. Das freut mich sehr. Tschüss. Okay, tschüss, ciao. Mach's gut. Ja, tschüss, Domian. Tschüss. Und um 1.52 Uhr begrüße ich den oder die Alex. 24 nicht, aber 42. Hallo. Hallo. Der Alex. Ein Alex, der 42 ist. Genau, so ist es richtig. Sehr gut. Hat man dir das Leben gerettet oder bist du Lebensretter, Alex? Nein, mir wurde das gerettet. Ja, was ist passiert? Von meinem Sohn, der ist 13 Jahre. Mhm. Also der war damals 13 und ist immer noch 13, wird erst nächsten Monat wird er 14. Mhm. Ja, ich habe, wie ich gerade schon Ihrem Kollegen da erzählt habe, ich habe 1992 habe ich meinen Bruder einen Krieg verloren. In Jugoslawien. Du kommst aus dem ehemaligen Jugoslawien. Genau, ich komme aus dem ehemaligen Jugoslawien, genau. Welcher Volksgruppe gehörst du an? Also ich bin serbisch orthodox. Serbisch, okay. Genau. So, und also wie gesagt, er ist 10 Meter neben mir gestorben. Ich bin bei meinen Großeltern groß geworden. Die sind auch gestorben, konnte ich so ein bisschen vertrauen, weiß ich nicht. Hinterher habe ich eine Frau gefunden fürs Leben, die ich bis heute immer noch liebe. Mhm. Habe erfahren, dass sie mich betrügt. Und das konnte ich irgendwie nicht verarbeiten. Bin auf den Dachboden gegangen. Habe mich aufgehangen. Mein Sohn, so wie ich von Erzählung weiß, weil ich war bewusstlos, ich weiß nicht, wie das passiert ist, hat wohl Mama gefragt, wo ich wäre. Die hat gesagt, ich wäre auf dem Dachboden. Der ist auch hochgestürmt. Und hat mich hochgehoben und daher, also meine Nochfrau, die ist noch verheiratet, geschieden, ist nach oben gekommen, hat mich befreit. In der Zeit hat meine Schwiegermutter einen Notarzt gerufen und bin beim Notarzt wieder wach geworden. Also das heißt, als der Junge hochkam, hingst du am Galgen, am Strick quasi, nicht am Galgen. Ja, nicht am Ich hing am Gageln, aber vom Kabel. Am Kabel, genau. Am Verlängerungskabel. Ja. Warst du da bei Bewusstsein noch? Nein, ich war bewusstlos. Das heißt, weißt du, kann man das ungefähr rekonstruieren, wie lange du schon hingst, als der Junge kam? Nein, kein blassen Schimmer. Kein blassen Schimmer. Der Junge kam, der hat dich da hängen sehen. Der war 13 Jahre alt damals. Ja, der ist immer noch 13. Der wird nächsten Monat 14 erst. Nächsten Monat. Achso, du hast ja gerade gesagt, genau, der wird 14. Der ist runtergelaufen und hat die Mutter geholt und ich wiederhole es mal. Der hat mich hochgehoben an den Beinen, ich weiß es noch vom Erzählen, der hat mich hochgehoben und geschrien, Mama, Mama. Ah, entschuldige, wenn ja, ich so frage, weil ich dich nicht ganz gut verstehe. Irgendwie hatte ich hier total beschissene Verbindung, ich weiß es auch nicht. Ja. Der hat dann dich hochgehoben, hat gerufen, Mama, Mama. Genau. Mhm. Und dann kam sie hoch, hat den Knoten gelöst oder was auch immer. Mhm. Also dann, ich höre dich jetzt gar nicht. Ja, nö, ich habe auch gerade nichts gesagt. Dann bist du ins Krankenhaus gekommen. Ja, ich hatte den Notarzt, hat er mich wach gemacht. Mhm. Ja, und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen, genau. Hast du irgendwelche Folgeschäden davon? Ja, Folgeschäden, ich körperlich nicht, aber psychisch. Mhm. Und es ist traurig, also ich bin ein AOK-Patient. Ich habe versucht, weil mein Junge möchte nicht mehr darüber reden. Ich bin auch schon vor einer Woche mit ihm weggefahren. Der Junge möchte nicht oder er möchte mit dir reden? Der möchte nicht. Der möchte nicht mit dir darüber reden? Mhm. Nein, er möchte. Und der sagte, Papa, das war's, wir vergessen das und dann ist gut. Mhm. So, und ja. Dann habe ich bei verschiedenen Psychotherapeuten und sowas versucht anzurufen und einen Termin zu bekommen. Und wenn ich es gesagt habe, bin auch AOK-Patient, also ich bin gesetzlich krankenversichert. Mhm. Ja, entweder mindestens ein halbes Jahr Wartezeit oder wir nehmen keine mehr auf. Und deswegen rufe ich eigentlich auch an. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Wir können auf jeden Fall gleich nach dem Gespräch, das machen wir sehr gerne, Alex, ruf dich mein Psychologe nochmal an und wir gucken mal, ob wir dir da ein bisschen helfen können, dass das schneller geht mit dem Nein, es geht ja weniger. Es geht ja weniger um mich, es geht mehr um den Jungen. Weil ich glaube, das ist schon, was an ihm so nagt. Ja, es geht um dich und es geht um den Jungen. Um beides, ne? Ich meine, der Grund, warum du dich aufgehängt hast, der ist ja nicht durch diese Aktion jetzt in Luft aufgelöst. Wie ist denn dein Verhältnis jetzt zu deiner Partnerin? Ja, wegen dem Jungen, ja, mache ich, wie heißt das nochmal, gute Miene zu bösem Spiel. Ah ja. Mhm. Ja, bin ganz ehrlich, also ich möchte den Kontakt zu meinem Jungen nicht verlieren und ja. Kannst du das nochmal beschreiben, wie es dir so kurz bevor du dann den Knoten gemacht hast und es getan hast? Gar nicht. Wenn ich mal ganz ehrlich bin, also so richtig kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, also ich habe mich volllaufen lassen. Du hast dich volllaufen lassen? Ja, ich war besoffen. Ach, du warst besoffen. Ach so. Ja. Wie denkst du heute darüber, dass du das gemacht hast? Wie soll ich denn darüber denken? Ich bin sehr enttäuscht von mir, dass der Junge mich gefunden hat, dass er das sehen musste. Mhm. Das, ja, eigentlich denke ich, wenn ich gewesen wäre, wäre es besser gewesen. Es war eine Kurzschlusshandlung? Ja, das war eine Kurzschlusshandlung. Ja. Ja, also es war auf jeden Fall nicht geplant, gar nichts. Ja. Und es war natürlich sehr schlimm, dass du das gemacht hast. Nicht nur, weil der Junge dich gefunden hat, sondern wenn es geklappt hätte, wäre es noch viel schlimmer für deinen Sohn gewesen, denn er hätte seinen Papa verloren. Ja, so denke ich auch. Vielleicht hätte es weiter verkraftet, als jetzt mit dem zu leben, was er da erlebt hat. Nein, Alex, das darfst du so nicht sehen. Es gibt nichts Wertvolleres als das Leben und das Leben des Vaters, seinen Vater zu haben. Er hat seinen Vater. Da ist jetzt was Schlimmes vorgefallen, aber das kann man schon durch auch eine psychologische Betreuung, kann man auffangen und verarbeiten. Aber wie gesagt, ich würde ihm das gerne hätte ich ihm das gerne erspart, sowas zu sehen. Also. Ja, das stimmt schon, aber nun ist es passiert. Aber das Allerwichtigste ist, dass du da bist und dass du lebst und dass du für deinen Sohn da sein kannst. Und jetzt muss man sehen, dass man das Beste rausmacht und dass man Hilfe anbietet. Deshalb biete ich dir jetzt an, lieber Alex, leg bitte auf und wir rufen dich gleich zurück und dann schauen wir mal, wie wir dir helfen können. Alles klar. Ich danke dir. Alles Gute von Herzen. Ja, auch so. Tschüss, danke schön, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Das war unsere Sendung. Das hat mir das Leben gerettet. In der Technik Martin Dannhauser. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio ist live. Und 1 Uhr WDR Fernsehen. Morgen mit einer freien Themennacht und ihr könnt wie immer ab 0 Uhr anrufen. Und um 1 sind wir dann da. Gute Nacht, bis dann. Tschüss.